sind die Bücher Worte. Auf der Treppe sitzt mein Herz und harrt, wie ein Geistchen, Kinn in Hand gestützend. Doch der Bote mit den Briefen kommt nicht. Taub und ohne Seele drin im Zimmer lieg ich. Wünsche nichts zurückzuhaben. Nicht die rosa Kühe.